بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين النام الله صلى الله عليه وسلم herzigen Allahs Lob, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, dem Allgewaltigen, dem König, dem Allgütigen, dem Barmherzigen, dem Sanftmütigen, dem Großzügigen, dem Edlen, dem König, dem Herrscher am Tage des Gerichts, dem Meister, dem König aller Könige, dem Herrn aller Welten, gepriesen sei er alleine, kein Teilhaber hat er. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist, der Auserwählte aller Söhne und Kinder Adams und derjenige, über den Allah im Koran gesagt hat, wahrlich, du hast einen großartigen Charakter. Allahs Segen heil auf ihm und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, dass ihr heute alle anwesend seid bei unserer ersten Sitzung, die wir neu ausgerufen haben, Alhamdulillah, in deutscher Sprache. Wir möchten uns inshallah Freitagabends zusammentreffen und zwei Themen jeweils immer behandeln. Das eine Thema ist die Sira unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Biografie. Und das zweite Thema dann ist, dass wir immer je nachdem wie viel Zeit ist, Hadithe unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam betrachten werden und uns versuchen, die Stimmung damit zu verschönern. Die Hadithe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie werden stammen aus den 40 Hadith von Imam al-Nawawi rahimahullah. Ihr wisst vielleicht, es gibt ein kleines Heftchen, das ist auch mittlerweile in deutscher Sprache, also gibt schon seit längerer Zeit in deutscher Sprache. Das sind 40 Hadithe, die Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala zusammengestellt hat, wo er der Meinung ist, das sind die Hadithe, die ein jeder Muslim unbedingt kennen sollte. Und daraus werden wir uns dann immer ein, zwei Hadithe nehmen. Inshallah heute, ich denke, weil wir heute zum ersten Mal da sind und wir alle voller Energie hier sind und hochmotiviert sind, können wir zwei Hadithe inshallah uns anhören. Habt ihr einen bestimmten Priorität? Ist euch gleichgültig, ob wir anfangen mit der Sira zuerst? Also wir anfangen mit den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gibt es keine Gründe. Dann würde ich vorschlagen, liebe Geschwister, beginnen wir mit der Sira unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich versuche inshallah, dass die ganze Sitzung eine Stunde geht. Ist okay? Wenn es zu kalt ist, könnt ihr Bescheid sagen. Es ist ein bisschen kühl hier, ne? Ganz leicht kühl. Aber wenn es eine Stunde, denke ich, ist nicht so viel. Aber ob das halbe Stunde, das wird sich im Laufe der Zeit zeigen. Liebe Geschwister, wenn wir über die Biografie unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, dann sprechen wir über die Biografie eines Menschen, den Allah subhanahu wa ta'ala von allen Menschen, die es seit Adam alaihi salam gegeben hat, auserwählt hat. Das ist also ein Mensch, dem Allah subhanahu wa ta'ala eine Stufe gegeben hat, die keinem anderen Menschen gebührt, außer ihm. Wenn wir über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen, dann sprechen wir über nicht nur einen Menschen, sondern über einen rechtschaffenen Menschen. Über einen gläubigen, rechtschaffenen Menschen, nicht nur das, sondern sogar über einen Propheten. Wir sprechen sogar über einen Gesandten Allahs. Wir sprechen nicht über irgendeinen Gesandten Allahs, sondern wir sprechen über einen der fünf besonders ausgewählten Gesandten Allahs. Und nicht nur über irgendeinen dieser fünf, sondern über den Gesandten Allahs überhaupt, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah, denjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt hat, für die letzte aller Botschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala für den Menschen offenbart hat. Dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor wir über ihn selbst sprechen, sollten wir etwas erfahren über die Umstände, entweder in Bezug auf wie er aufgewachsen ist oder auch die Umstände der arabischen Halbinsel der damaligen Zeit. Und das möchten wir in groben Zügen darstellen, wobei ich darauf hinweisen möchte, liebe Geschwister, viele von euch haben bestimmt schon einige Bücher über die Sira des Propheten gelesen oder einiges darüber gehört in Unterrichten oder in Predigten oder wo auch immer. Und wie auch bei den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam gibt es davon Dinge, die berichtet werden, die sind auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam wirklich zurückzuführen. Also man kann sagen, hat es wirklich so gesagt, und das stimmt auch wirklich, diese Geschichte. Und es gibt Geschichten, die werden einfach erzählt. Die werden erzählt und kann sein und kann nicht sein. Ja? Ich werde mich beschränken auf diejenigen, also nach natürlich besten Möglichkeiten, inshallah, auf diejenigen Erzählungen, von denen wir ausgehen können, dass sie inshallah authentisch überliefert worden sind von den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ansonsten sollte es irgendwelche wertvollen Informationen geben, die man auch zusätzlich sagen kann, dann würde ich die inshallah sagen und darauf hinweisen, indem ich zum Beispiel sage, es wird berichtet, ja, es wird auch erzählt, es wird gesagt. Das sind immer so Ausdrücke, die man verwendet, wenn es nicht hundertprozentig gesichert ist. Ja, das, wie dem auch sei, nicht alles, was in der Geschichte überliefert wird, muss immer muss immer diejenigen Voraussetzungen erfüllen, die ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls erfüllen muss. Aber es gibt Dinge, die sind einfach Tatsachen. Ich bringe einfach ein Beispiel dafür. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt Dinge, wie zum Beispiel, dass er der Sohn von Abdullah ist. Und er wiederum der Sohn von Abdul Muttalib ist, und er wiederum der Sohn und so weiter und so fort, seine Herkunft, sein Stammbaum vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, das sind Dinge, die sind allseits bekannt. Ja? Das sind auch Dinge, worauf die Araber besonders viel Wert gelegt haben, dass man sie bewahrt. Und insofern brauchen wir dafür keine exakte Überlieferung, die genau sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich heiße Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn so weiter und so fort, wie wir sehen werden, inshallah. Liebe Geschwister, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er geboren wurde, gehen wir erstmal in die Zeit eines seiner Großväter. Und zwar hieß er Hashim ibn Abd Manaf. Dieser Mann Hashim war ein einflussreicher Mann in dieser arabischen Halbinsel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hatte Mekka gesegnet dadurch, dass er ihr auf der einen Seite ihren Bewohnern dieses alterwürdige Haus, diese Kaaba, geschenkt hat und dort hat bauen lassen. Und auf der anderen Seite, dass Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt hat, dass diese Kaaba außenrum ein Haram ist. Ein Haram ist ein heiliges Gebiet. Und dieses Gebiet, Allah subhanahu wa ta'ala hat darin Sicherheit gewährleistet. Und diese Sicherheit, die Allah subhanahu wa ta'ala gewährleistet hat, war eine der großen Gunsterweisungen Allahs gegenüber den damaligen Arabern. Und die damaligen Araber waren im Handel tätig. Viele von ihnen waren im Handel tätig. Und es gab verschiedene Laufrichtungen des Handels. Also wenn ihr euch jetzt mal vielleicht im Kopf die arabische Halbinsel vorstellt, gab es Ware, die transportiert worden ist von Indien nach Mekka, und es gab Ware, die transportiert worden ist von Mekka dann wiederum in den Süden, in den Jemen. Dann gibt es Ware, die dann nach oben transportiert worden ist ins heutige Syrien, ja, nach Damaskus und auch in den Irak und andere Länder. Zum Beispiel haben die Inder, die haben damals exportiert, wie zum Beispiel Edelsteine oder Safran und andere Gewürze. Und die Mekkaner, sie haben nach außen hin transportiert, sie haben exportiert Waffen zum Beispiel, ja, Waffen und auch Tonware und was zusammenhängt mit was ein Zimmermann alles braucht, ja, Schreiner und sowas. Ja. Dann haben sie Dinge auch importiert. Sie haben Dinge importiert von aus Syrien, unter anderem damals den Wein und andere Dinge. Und sie haben auch importiert vom damaligen Abyssinien, auf Arabisch Al-Habasha. Von dort haben sie Elfe importiert und auch Weihrauch und andere Parfümsorten. Und damals gab es auch schon einen Hafen von Makkah, der ist Shu'aiba. Und dieser Hafen von Shu'aiba, der war auch lange Zeit der Hafen von Makkah, bis dann zur Zeit von Uthman ibn Affan radiallahu anhu, ist dann dieser Hafen dann, also hat nicht mehr diesen Wert gehabt, sondern dann hat er eben Jidda als den Hafen, also ich will nicht sagen festgelegt, aber der Hafen damals wurde dann nach Jidda mehr oder weniger verlegt. Und Jidda ist die Stadt, wo jeder von euch, wenn er eines Tages Hajj machen möchte, wird er mit großer Sicherheit dort landen. Und liebe Geschwister, diese Handelswege, die die Araber damals gegangen sind, jetzt macht sich jemand fragen, was hat das mit der Sira des Propheten aus einem zu tun? Hat was Großes zu tun, sogar mit Ayat aus dem Koran, die wir lesen, damit wir sie besser verstehen können. Denn diese Handelswege, liebe Geschwister, von Mekka nach Syrien, nach Irak und so weiter und so fort, da war Bedingung dafür, dass diese Wege sicher waren. Und diese Wege waren nicht immer sicher. Teilweise, wenn eine Handelskarawane unterwegs war, wurde sie einfach überfallen von Banditen. Und dann war die Ware weg. Und damit solche Sachen nicht passiert sind, denn manche, also das heißt manche, sondern die Banditen, die haben sich ja davor versorgt. Die haben davon gelebt, dass eine Handelskarawane kam aus Syrien mit dem frischen Obst. Das haben sie einfach genommen und haben davon gelebt. Damit so etwas nicht passiert, mussten sie dafür sorgen, dass Sicherheit eben gewährleistet ist auf diesen Wegen. Das hat dann einer dieser Großväter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht, dieser Hashim ibn Abd Manaf. Der hat einfach Folgendes gemacht. Auf den Wegen in Richtung diese verschiedenen Länder, wenn er dann zu diesen verschiedenen Stämmen kam, hat er einfach mit ihnen Pakte geschlossen. Er hat einfach sie involviert, zu Teilhabern gemacht in sein Business. Er hat sie zu Geschäftsleuten gemacht. Er hat ihnen etwas abgegeben. Immer wenn er vorbeigekommen ist, hat er ihnen Geld gegeben, damit sie ihn passieren lassen. Und dadurch haben sie, hat er die Leute von Quraysh mit den Leuten der anderen Stämme vereint. Vereint. Und das heißt auf Arabisch Ilaf. Kann euch jetzt schon jemand vorstellen, welche Sura im Koran auf diese Angelegenheit anspricht? Genau, die Sura Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, die Ilafi Quraysh, Ilafihim Rihlat al-Shita'i wa-Sayf. Ilaf auf Arabisch die Vereinigung. Ja? Das heißt, er hat versucht, die Herzen der Leute zu vereinigen. Das hat er gemacht eben durch Geld. Durch nichts anderes außer als durch Geld, dass er sie dass er sie gewonnen hat, dadurch, dass er ihnen Geld gegeben hat. Und der Islam hat natürlich nachher etwas viel Besseres gemacht, hat die Herzen tatsächlich vereint. Ja, weil bei den Leuten natürlich, wenn dann irgendwann mal das Geld nicht mehr floss, dann wäre es schlecht gewesen. Aber beim Islam ist es so, dass die Herzen der gläubigen Menschen vereint sind, egal ob das Geld fließt oder ob das Geld nicht fließt. Liebe Geschwister, dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Name ist uns bekannt und überliefert worden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Sohn von Abdullah. Und Abdullah ist der Sohn von Abdul Muttalib. Und Abdul Muttalib ist der Sohn von Hashim. Der von Abd Manaf. Und Abd Manaf, das geht dann weiter. Wir kennen 30 verschiedene Großväter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Bis eine Person, die heißt Adnan, sind sich alle Gelehrten einig, dass das der Stammbaum des Propheten sallallahu ist. In einer nicht authentischen Überlieferung ist sogar sein Stammbaum erwähnt worden, bis Adam alaihi assalam. Wie dem auch sei, dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Er wurde uns auch beschrieben in den Hadithen, wie er ausgesehen hat. Vieles wissen wir meistens über seinen Charakter. Und über seinen Charakter werden wir am besten erfahren, indem wir seine eigene Biografie uns anschauen werden. Aber dieser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird beschrieben in den Hadithen als ein Mensch, der von weißer Hautfarbe gewesen ist. Und diese weiße Hautfarbe war leicht rötlich. Und er wird beschrieben, sallallahu alaihi wasallam, als jemand, der schwarze Haare gehabt hat. Und seine Haare, sallallahu alaihi wasallam, waren, entweder gingen sie bis zu seinen Ohrläppchen, und manchmal, wenn sie länger waren, gingen sie bis zu seinen Schultern. Und seine Haare werden auch beschrieben, als dass sie sie waren relativ glatt. Sie waren weder lockig, noch waren sie eben ganz glatt. Ebenso wird er beschrieben, sallallahu alaihi wasallam, als dass er eines der schönsten Gesichter hatte überhaupt. Und er wird auch beschrieben eben von manchen Sahaba, dass sie nicht genug haben konnten von dem, wenn sie ihn angeschaut haben. Und andere wiederum haben sich geschämt, ihm direkt ins Gesicht zu schauen, sodass sie gesagt haben, wenn ihr mir von mir verlangen würdet, dass ich ihn beschreiben soll, könnte ich ihn nicht beschreiben. So sehr haben sie ihn geehrt, sallallahu alaihi wasallam. Er wird beschrieben, als dass er ein rundliches Gesicht gehabt hat, dass er, wenn man die Augen zusammen macht, dass diese Spalte, die dadurch entsteht, relativ lang gewesen ist. Er wird beschrieben, sallallahu alaihi wasallam, als dass er einen großen Oberkörper gehabt hat, dass er große Hände gehabt hat, sallallahu alaihi wasallam, die weich waren. Er wird auch beschrieben, dass er große Füße gehabt hat, sallallahu alaihi wasallam, dass er durchschnittlich groß war. Er war nicht besonders groß und er war auch nicht klein. Ebenso wird beschrieben, dass er sallallahu alaihi wasallam, dass er sein Gewicht war auch durchschnittlich. Er war nicht sehr dünn und er war auch nicht dick. Außer dass er gegen Ende seines Lebens ein bisschen zugenommen hat, so wie normalerweise ältere Menschen ebenfalls zunehmen. Das ist, was beschrieben wird, und es wird auch noch andere Sachen beschrieben in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall weist dies darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm für einen Menschen vollkommenes Bild gegeben hat. Und das hat natürlich auch einen Sinn, da gibt es sicherlich viele Weisheiten dahinter, aber unter anderem diejenige, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm irgendetwas Äußerliches nicht gegeben hätte, dann hätte man ihn diesbezüglich angegriffen. Und dadurch, dass er eben ein angenehmes äußerliches Erscheinen gehabt hat, wusste man, dass er, also dann gab es für seine Feinde keinen Grund, ihn in dieser Hinsicht zu attackieren. Denn manche Leute, sogar in der heutigen Zeit, kritisieren andere für ihr Aussehen. Warum sollten das dann nicht auch Mushrikin machen aus der Zeit vor dem Islam, beziehungsweise dann am Anfang des Islam? Auch hatte er, sallallahu alaihi wasallam, einen großen Bart gehabt, der beschrieben wird, als dass er das, was zwischen seinen beiden Schultern ist, gefüllt hat, sodass man auch von hinten ihn sehen konnte, sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn er den Koran gelesen hat, dann hat sein Bart sich bewegt. Dadurch wussten die Sahaba unter anderem, dass er dann in bestimmten Gebeten, in denen er leise gelesen hat, überhaupt gelesen hat. Aber wie sollten sie es denn wissen? Entweder sie fragen ihn oder sie sehen es bei ihm, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hiernach, liebe Geschwister, gibt es die erste Erzählung, die wir diesbezüglich erwähnen möchten, auch wiederum vor der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist die Geschichte von Zamzam, aber nicht diejenige, die wir alle kennen, von damals, wo der Ibrahim a.s. seinen Sohn ausgesetzt hatte, Ismail ausgesetzt hatte mit seiner Frau, mit seiner Mutter, sondern ich meine damit die Geschichte von Zamzam, die geschehen ist zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise kurz vorher. einen letzten Satz zu seiner Abstammung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, vielleicht könnt ihr die Sitzung ein bisschen größer machen, damit die Geschwister nicht das Gefühl haben, dass sie außen vor sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wahrlich, Allah hat von den Kindern Ismails Kinana auserwählt. Kinana, ein Stamm. Und von den Kinana hat er Quraysh ausgewählt. Und von den Quraysh, das ist der Unterstamm von Mekka, hat er Banu Hashim, die Kinder von Hashim. Hashim ist dieser Urgroßvater. Einer dieser Urgroßväter. Und von den Banu Hashim hat er mich auserwählt. Und dann sagte der Prophet auch in einer anderen Überlieferung, ich bin also die Auswahl, eine Auswahl, eine Auswahl, sallallahu alaihi wasallam. Und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dieser Auswahl gewählt worden ist, oder von dieser Auswahl stammt, hat auch seinen Sinn. Vielleicht wisst ihr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er von Ismail abstammt, dann was ist sein Verhältnis zu den Kindern von Israel? Die Kinder Israels sind niemand anderes als die Kinder von Jakob, Jakob a.s. Und Jakob ist der Sohn von Ishaq. Okay, Isaac a.s. Und Ishaq ist der Sohn von Ibrahim a.s. Das heißt also, was für ein Verhältnis hat dann, was haben dann für ein Verhältnis, was ist das Verhältnis zwischen den Kindern von Ismail, der ein Sohn von Ibrahim war, und die Kinder von Israel, der ein Enkel von Ibrahim war. Also ganz einfach, logischerweise der Israel, a.s., ist der Neffe, kann man sagen, von Ismail. Israel ist der Neffe von Ismail. Und insofern gibt es eine Art Verwandtschaftsbeziehung zwischen den damaligen Arabern und den Kindern Israels. Also gemeint sind jetzt im Konkreten die Juden. Ganz konkret die Juden, ja. Und das Besondere an dieser, warum ich das erwähnt habe, ist ganz einfach: Die Juden, vielleicht wisst ihr, sie waren ja extra in Medina, im heutigen Medina, früher hieß es Yathrib, weil sie auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewartet haben. Weil sie wussten, es wird ein Prophet kommen von dieser Linie, von der Linie von Ibrahim a.s. Nur sie hatten eben gehofft, dass er von der Linie von Israel kommt. War aber nicht. Er kam von der Linie von Ismail a.s. Und das war Grund genug für sie, ihm den Krieg zu erklären und ihm nicht als Propheten zu akzeptieren und ihm also feindselig gegenüber gesinnt zu sein. Ja? Und liebe Geschwister, und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat dadurch den Glauben der Kinder Israels geprüft, ja? Indem er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den Kindern Ismails erwählt hat, sallallahu alaihi wasallam. Ebenso, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von irgendeinem Beduin irgendwo in irgendeinem Kaff geboren wäre, würde, dann wäre der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hätte er keine Anerkennung gehabt unter seinen Leuten. Dadurch, dass er bekannt war als der Sohn von Abdul Muttalib, beziehungsweise also Enkel, wenn man sagt Sohn, übrigens im Arabischen, dann meint man damit, egal was nach unten, die Nachkommenschaften abwärts. Kinder, Enkel, Urenkel, alles abwärts. Und wenn man meint die Väter, dann meint man den Vater, den Großvater, den Urgroßvater und aufwärts. Ja? Deswegen, wenn ich manchmal sage Sohn, dann meine ich vielleicht Enkel, wenn ich sage manchmal, aber ihr kennt ja jetzt den Stammbaum schon, Alhamdulillah. Deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam nicht von irgendeiner Familie, sondern kam von derjenigen Familie, die damals in Mekka das Sagen hatte, die Quraysh. Ja? Das war, wie gesagt, der Sinn davon. Zamzam, haben wir gesagt, wir kennen alle die berühmte Geschichte von damals, aber diese Wasserquelle, liebe Geschwister, sie wurde irgendwann mal wieder verbuddelt. Irgendwann mal gab es diese Quelle nicht mehr. Und es wird wie heißt es, gesagt. Und diese Erzählung ist jetzt überliefert unter anderem über Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu arda. Natürlich, Ali ibn Abi Talib hat diese Geschichte nicht gehört, nicht gesehen. Er war nicht anwesend. Ali ibn Talib war noch ein Kind, ein Jugendlicher, als der Prophet Muhammad s.a.w. zum Propheten berufen worden ist. Aber man kann davon ausgehen, dass er radiallahu anhu diese Geschichte gehört haben muss von einem seiner Väter, denn unser Prophet Muhammad s.a.w. ist ja mit ihm verwandt, Ali ibn Abi Talib. Ja, Abu Talib ist ja einer der Onkels des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, er und andere erzählen uns folgendes, dass diese Wasserquelle, die war ja weg. Diese Samsam-Wasserquelle, von der wir alle trinken, wenn wir nach Mekka gehen, die war nicht mehr da. Keiner wusste, wo sie ist. Dann hat Abdul Muttalib einen Traum gehabt. Abdul Muttalib hat im Traum viermal hintereinander gesehen. Und ihr wisst, wenn man einen Traum, also eine der Anzeichen dafür, dass ein Traum von Allah subhanahu wa ta'ala ist und nicht vom Shaitan und auch kein irgendwie, dass es eigene seelische Verarbeitung ist, ist eben, dass man den Traum mehrmals hintereinander sieht, auf die gleiche Art und Weise. Und das hat er eben gesehen. Und man hat ihm im Traum sogar gezeigt, die Stelle, wo diese Samsam-Quelle ist. Und man hat ihm sogar im Traum gesagt, dieses Wasser heißt Samsam. Und als er dann dort war und gebuddelt hat, hat er diese Wasserquelle gefunden. Und dann hat die Leute von Quraysh, die haben das nicht eingesehen. Wasser damals war sehr wertvoll. Und wenn das auch noch genau neben der Kaaba ist, ist es also eine Goldgrube. Und sie wollten ihm diese Wasserquelle streitig machen. Sie wollten ihm nicht das Wasser einfach so überlassen. Und dass er das alleinige Sagen darüber hat. Da gab es eben Streit. Und sie wollten dann, so heißt die Erzählung, dass sie, sie waren unterwegs und sie haben sich darüber gestritten und sie haben sich dann geeinigt, dass sie zu einer Wahrsagerin gehen würden, die zwischen ihnen richten würde. Unglaublich, diese Jahiliyyah. Wie geht man zu einer Wahrsagerin? Wie soll eine Wahrsagerin richten? Wie dem auch sei, auf dem Weg dorthin ist ihr Wasser ausgegangen. Und sie sind beinahe, verdurstet. Und sie haben sich dann sogar ihre eigenen Gräber schon gegraben, sodass sie sich da einfach nur reinlegen konnte. Zwischenzeitig hat dieser Abdul Muttalib hat dann ein Gelübde geleistet, Nadr, ein Gelübde geleistet. Das bedeutet, er verspricht Allah subhanahu wa ta'ala etwas, wo Allah, wenn du mir das und das und das gibst, dann werde ich das und das und das machen. Das ist ein Versprechen, dass man, solange man etwas versprochen hat, was halal ist, muss man es einhalten. Dann hat er gesagt, also, oh Allah, wenn du mich hier rettest aus diesem Problem, was wir haben, dann wenn du mir 10 Kinder schenkst, werde ich einen von diesen Kindern opfern. Auch eine Angelegenheit, eine Sitte der Jahiliyyah. Dann hat der Abdul Muttalib hat dann gegraben, bei der Pfote seiner Kamelstute, und dann hat er Wasser gefunden. Und dann haben die Qurayshiten gesagt, okay, das ist für uns ein Zeichen genug, das ist deine Wasserquelle, die Samsam-Quelle, und du bist derjenige, der darüber das Sagen haben wird. So ist die Geschichte, wird sie erzählt. Nachher, im Nachhinein hat dann Abdul Muttalib hat dann natürlich 10 Kinder bekommen. Und diese 10 Kinder, unter einem davon war natürlich Abdullah, logisch, der Vater des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat er eben durch Losverfahren wollte er losen, welches dieser 10 Kinder soll er opfern. Und wie Allah wollte, hat das Los geschmissen, das Los kam auf Abdullah. Aber Abdullah war derjenige Sohn von Abdul Muttalib, der ihm am allerliebsten war von allen Kindern. Und deswegen hat dann Abdul Muttalib gesagt, also das möchte ich nicht machen, ich werde noch einmal losen. Offensichtlich gehörte das zu ihren Sitten, dass man irgendwie ein Gelübde aus dem Weg gehen konnte. Dann hat er eben gesagt, oh Allah, ich werde nochmal losen, entweder geht es auf Abdullah oder 100 Kamele. Und da hat er gelost und dann ging es auf die 100 Kamele. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala durch seinen vollkommenen Plan uns diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bewahrt, sodass eben Abdullah nicht geopfert wurde, alhamdulillah, sodass er eben diesen Menschen zeugen konnte, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So viel zum heutigen Tag über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, falls es irgendwie Fragen gibt. Mein Vorschlag ist, dass wenn man Fragen hat, soll man sich diese Fragen aufschreiben. Okay? Dann ist mein Vorschlag, dass ab der nächsten Sitzung, ja, dass jeder, der eine Frage hat, soll die Frage auf einen Zettel schreiben. Und dann sammeln wir die Fragen und dann können wir zum Beispiel nach dem Unterricht 5 Minuten Pause machen und dann gucken wir die Fragen. Weil manche Fragen wiederholen sich, manche Fragen sind irrelevant und wir möchten die Zeit auch bewahren, damit wir unsere Zeit nicht überschreiten. Okay? Aber heute, inshallah, können wir die Fragen dann so einfach direkt nehmen, wie sie sind. Aber ab nächsten Mal, inshallah, barakallahu fikum, jeder soll dann, wenn er eine Frage hat, sie bitte aufschreiben. Deswegen gehen wir jetzt direkt rüber. Wenn jemand eine Frage hat, einfach merkt er sich sie und kümmern sie dann inshallah am Ende der Sitzung, dann nehmen wir uns dann 10 Minuten Zeit, falls es irgendwelche Fragen gibt.